Hello. Okay, cool. Oops. ja, also jetzt haben wir Joe. Jetzt schon. Genau. Jetzt wird Joe was vorspielen für uns. Ja.